Kundgabe 5369. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.04.1952. Gott übernimmt die Sorge um irdische Dinge. Für das leibliche Wohl sorge ich, so ihr das geistige Wohl anstrebt, das Sinn und Zweck eures Wandels auf Erden ist. Ich habe euch diese Verheißung gegeben, dass ich euch bedenken will mit allem, was ihr benötigt, so ihr nur mein Reich suchet und seine Gerechtigkeit. So ihr danach strebet, gerecht vor meinen Augen zu wandeln und eurer Seele den Reifegrad zu erwerben, der sie berechtigt zum Eintritt in das Lichtreich. Und ich stehe zu meinem Wort. Ich sorge väterlich für euer irdisches Leben, weil ich diese Sorge wohl übernehmen kann. Nicht aber eure Aufwärtsentwicklung aus meiner Machtfülle heraus fördern kann, die euren freien Willen voraussetzt. Aber ihr sollet nicht durch irdische Sorge gehindert sein an geistigem Streben. Ihr sollet völlig sorglos euch nur eurer geistigen Aufgabe hingeben können. Darum könnet ihr vertrauensvoll mir jede irdische Sorge aufbürden. Ich will sie für euch tragen. Ich will euch helfen in jeglicher Not. Ich will als liebender Vater für meine Kinder alles tun, was ihnen das Erdenleben erträglich macht. Ich will euch bedenken mit Speise und Trank, mit Kleidung und Wohnung. Ich will euch Gesundheit geben für Leib und Seele. Und nichts soll euch mangeln, so ihr euch nur bemüht, eure Erdenlebensaufgabe zu erfüllen, die Gestaltung eures Wesens zur Liebe anzustreben, stets und ständig, und dadurch mir selbst, als eurem Vater von Ewigkeit, nahe zu kommen. Wer mich zu gewinnen suchet, dem schenke ich mich selbst und noch alles dazu, was ihn selig macht. Auf Erden aber muss er seinen Willen, seine Liebe und sein Verlangen zu und nach mir unter Beweis stellen. Er muss nach meinem Willen leben. Er muss meine Gebote erfüllen, die nur Liebe fordern zu mir und zum Nächsten. Dann kann er wahrlich dessen gewiss sein, dass ich jegliche Sorge für sein körperliches Wohl übernehme. Weil ich will, dass meine Erdenkinder nicht vom geistigen Streben zurückgehalten werden durch Sorgen jeglicher Art. Und ob es auch scheinen mag, als sei meine Liebe zurückgetreten, ob es auch scheinen mag, als gedenke ich eurer nicht, wartet geduldig, bis ich mich euch offensichtlich zu erkennen gebe. Oft will ich, dass ihr der Hilfe von oben bewusst werdet, was erst dann geschehen kann, wenn ihr scheinbar hoffnungslos einer Not gegenübersteht. Es gibt keine Not, die so groß ist, dass ich sie nicht bannen könnte, und es gibt keine Liebe, die so tief ist wie die meine, die immer zur Hilfe bereit ist, nur durch weisheitsvollstes Ermessen oft erst den Zeitpunkt abwartet, da sie sich äußert, um mich euch offenbaren zu können in meiner Liebe und Macht. Doch lasset euch nicht dadurch beirren, dass ich mich mitunter verborgen halte. Ich weiß genau, wessen ihr bedürfet, wie ich auch weiß, wie ich euch helfen kann, dass es eine rechte Hilfe für euch sei. Doch vergesset nicht eure Seele, deren Not wahrlich weit größer ist, wenn ihr keine Hilfe gebracht wird. Denn die Seele bleibt bestehen, wenn euer Körper vergeht. Und was ihr der Seele an Sorge zugewandt habt, das kann ihr nicht mehr genommen werden. Es sind Schätze, die sie mit hinübernimmt ins jenseitige Reich und die unvergleichlich kostbar sind im Vergleich zu dem, was der Körper benötigt, um auf Erden leben zu können. Doch nimmer brauchet ihr euch zu bangen und sorgend in die Zukunft zu blicken. Was ihr tut für eure Seele, das ist allein wichtig. Alles andere überlasset mir, eurem Schöpfer und Vater von Ewigkeit. Amen.